Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 543, Warten auf Neues. Tja, so könnte man ungefähr die Woche beschreiben. Ihr wisst ja, woran es liegt. Normalerweise ist das so eine Sache, wo man sagt, naja, Sommerloch. ich guck da mal raus. Nee, Sommer ist nicht, definitiv nicht. Boah. Aber trotzdem gibt's nicht viel Neues. Tja, woran mag das liegen? Ich glaube, ich weiß es, aber das will ja niemand hören. Ja, der Markt ist gerade in einem Umbruch, der einen gewaltigen Schritt zurück macht. Ja. Dennoch, so ein paar Perlen haben sich noch verirrt an die Oberfläche diese Woche. Und die werde ich natürlich jetzt abschöpfen. Zunächst mal habe ich einen schönen Beitrag gelesen bei Fandroid, warum es jetzt Volldampf voraus heißt für Mobile Gaming. Mobile Gaming im Kommen, das ist schon lange da. Und ich kann nur warnen davor zu meinen, dass das Mobile Gaming noch weiter so exponentiell wächst, denn das Problem, was ich sehe, ist die Spaltung der Gamer-Community in Hardcore-Zocker und Casual-Gamer. Ja? Die hat schon vor geraumer Zeit eingesetzt, mit der Nintendo Wii übrigens, ja? Die ganz neue Gruppen von Spieler auf einmal interessiert hatte. Ja, wenn Oma und Opa auf einmal das Gamepad in die Hand nehmen und wie wild durch die Gegend fuchteln, ja, dann war das deswegen, weil die Wii ja mit der neuartigen Fernbedienung, will ich mal sagen, und so konnte man, so haben das die meisten Leute gesehen, Fernbedienung, nicht mehr Game Controller, ja. Die haben da halt ganz neue Arten von Spielen gemacht. Und dieser Effekt haben eben auch mobile Geräte erzeugt. Ich meine, eigentlich ist es eigentlich schon fast, also ich fühle es zumindest so, dass es unnütz ist, darüber zu sprechen, dass ein Smartphone eben eine andere Art von Spielen ist wie das Zocken an einem Computer oder an einer Spielekonsole daheim. Ja. Es mag durchaus Parallelen haben mit einer mobilen Spielekonsole, aber nicht ganz, denn das Joypad fehlt und es fehlte dringend. Dafür hat man eben ein Touchpad, das eben wiederum ganz andere Games viel besser erlaubt, aber auch viele Games eben nur ganz übel steuern lässt. Und deswegen sind ganz neue Genres von Spielen entstanden, Spiele, bei denen man eigentlich hauptsächlich nur rumtippen muss. Ja? Oder was mir jetzt gut gefällt, zum Beispiel gerade das Illusion Connect, ja, wo es auch um Sammeln geht, ja, aber auch da ist eben die Steuerung, also wenn ich mir vorstelle, das Spiel auf einer PlayStation zu spielen, das wäre ungefähr so, wie wenn man einen 3D-Shooter auf dem Handy spielt, ohne angepasste Steuerung. Also, ne, das geht so einfach nicht. Ja. Beziehungsweise, es macht keinen Spaß. Gehen tut schon, aber es macht keinen Spaß. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ne? Call of Duty Mobile beispielsweise war sowas Positives. Hab zwar jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gezockt, aber das war jetzt zum Beispiel so ein Game, wo die Steuerung gut adaptiert wurde, aber man hat auch schon da gesehen, die mussten einige Spielmechanismen einbauen, die eben ja sogar bei Konsolenspieler als verpönt wäre, zum Beispiel dieser Aim Assistant, also das wäre Cheaten, ja, das wäre Cheaten in einem normalen Computershooter, ja, und da hat man das eben so integriert, dass es fair bleibt, sagen wir mal so. Also, die Hardcore-Zocker, die hocken sich an den Computer oder an die PlayStation 5 und da sind eben ganz andere Spiele gefragt. Da geht's um Soundeffekte, um Grafikpower, ja, um umfangreiche Spiele, wo man eben nicht mal nur so kurz mal, ne, für eine halbe Stunde oder 10 Minuten, manchmal ist die Aufmerksamkeitsspanne noch etwas geringer bei den Casual Gamer, ja, so von, was weiß ich, von Haltestelle zu Haltestelle mal, ne, so eine Minute oder sowas, ja. Gibt natürlich auch Games, wo man längere Zeit zocken kann, aber das Problem ist dann immer, man muss abrupt aufhören können und da fängt es dann eben beispielsweise mit den Unterschieden schon an. Die Games, die eben für die großen Konsolen wie die Microsoft Xbox Series X jetzt, neueste Generation, rauskommt, eine PlayStation 5 rauskommt, das sind Games, die sind eine ganz andere Dimension. Nicht nur technisch gesehen, sondern auch Story, auch umfangreich zu spielen. Das heißt, da muss man schon viel Zeit investieren, hofft man zumindest. Ansonsten wird es eben als nicht so tolles Spiel tituliert. Und man sieht eben die Unterschiede hinsichtlich den Mobile Games. Einfach, es ist nicht zu vergleichen, meiner Meinung nach. Und genau das scheinen immer wieder die Leute nicht zu verstehen. Die sagen dann, okay, so und so viele Millionen Spieler auf Smartphone, ja, damit ist das Smartphone die Spielekonsole Nummer 1, ja, bla bla bla und fertig. Ne? Und jetzt soll es noch schlimmer werden, also jetzt soll es noch mehr anziehen. Nee, das kann man eben nicht vergleichen, weil das ganz andere Arten von Spielen sind, ja. Bis zum heutigen Zeitpunkt, ja, muss ich sagen, gibt's Spiele, die ich einfach auf der PS5 oder PS4, ich habe ja noch keine PS5, PS4 jetzt zum Beispiel spiele, ja, und noch nicht mal daran denken würde, das auf dem Handy zu spielen. Ein Beispiel aus der letzten Zeit war ja zum Beispiel jetzt habe ich den Namen schon wieder, durch das Illusion Connect, das momentan alles weghaut bei mir, ja. wie war denn das? Da gab es jedenfalls ein Spiel, das sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem auf der PS4 funktionierte. Und es war so ein klassisches Roleplay-Game. Und da war mir sofort klar, okay, das spiele ich auf der PS5. Das spiele ich daheim am großen Fernseher, gemütlich, ja, auf der Couch, nehme einen Kaffee und ein paar Chips oder so, ja. Und müsst ihr unbedingt mal probieren, Kaffee und Chips, ne? Ja, das ist so richtig, das ist Power, das ist Gaming Power, ne? Und das kann ich nicht hingehen, das auf dem Mobilgerät. Zumal ich auch keinen Sinn darin finde, entweder spiele ich das auf dem Mobilgerät, weil ich eben mobil bin. Das heißt, ich bin unterwegs und dann brauche ich aber eben auch Games, wo man so kurz mal zwischendurch zocken kann. Ich kann ja hier anfangen, hier ein episches Abenteuer auf dem Smartphone zu erleben, wenn ich in einem Zug bin, sonst ja, bin ich irgendwann im Ausland, ja, und oh, ich habe die Haltestelle verpasst, Mist. Ja, wenn ich so in Paris dann auf einmal ja, mal wieder hochgucke. Ne? Und genau da sitzt eben, ist nämlich das Problem vorhanden. Und ich glaube, es wird nicht mehr Leute geben, die jetzt massiv aufs Smartphone gehen. Wo sollen die herkommen? Die Leute, fast jeder hat bereits ein Smartphone. Und jeder, der zocken will, der zockt auch schon auf dem Smartphone. Von daher sind Mobile Games schon längst Standard geworden. Die werden aber niemals die Konsolengames verdrängen können, ja, weil die sich an eine ganz andere Spielerschaft wendet. Diese Leute, die gehen da ran, zocken. Erst, das ist mir in den letzten Tagen wieder passiert. Ja, was macht man, wenn man Technikflaute hat? Man freut sich auf die PS Plus Spiele, die es kostenlos jeden Monat gibt, ja. Und diesmal war ja Just Cause 4 drin, ja. Leute, ich hab 2 Tage durchgezockt, ja. Ich bin fix und alle jetzt. Aber Versteht ihr, das ist das Zocken, ja, das ist das Hardcore-Zocken, ja. Und das Spiel fesselt mich, ja, das fesselt mich. Wenn ich eine halbe Stunde auf mein Smartphone-Display gucke, meine ich, ich fange an zu schielen. Das ist zu anstrengend, das ist zu klein, ja, und die Spiele sind auch nicht fesselnd genug. Und trotzdem, selbst wenn Just Cause 4 genauso wie es auf der PS4 ist, auf dem Mobilgerät gehen würde, ich würde es nicht drauf zocken, weil dann hätte ich immer noch den kleinen Bildschirm, ja, keinen vernünftigen Controller oder müsste umständlich einen Controller eben jetzt da Pairing, ja, und da ist einfach bei mir kein Sinn. Das ist ein Notfall-Game oder Casual-Game-System. Ja, so sieht das aus. Und die Versuche, so aus zum Beispiel so ein Android-Gerät als Spielekonsole zu etablieren, das ist wieder was anderes. Nur dann, was macht man damit? Man funktioniert die um als Heimkonsole. Und was hat man da dann wieder für Unterscheidungsmerkmale? Ja, man hat ein Gamepad, man hat einen Monitor oder einen riesen Fernseher, schließt es an und dann zockt man, ja. Oh, das ist dann auch wieder natürlich Gaming. Aber jetzt dürft ihr mal raten, wie viel Prozent der Menschen, die Mobile Gaming machen, also Gaming auf dem Smartphone, das an ihren TV-Gerät anschließen. Verschwindend gering. Also, und ich glaube hier nicht, dass hier noch groß was dazukommt an Zocker, ja, oder zum Handy. Das hier ist überbewertet. Passt mal auf. Und man sieht ja, dass die Nachfrage für Heimkonsolen immer noch riesig groß ist. Leider muss ich in dem Fall sagen, schon hätte ich hier schon längst meine PS5 und würde da drüben zocken, ja, und würde nicht schon wieder jammern, dass ich keine habe. Aber bisher sehe ich keine Chance, an eine PS5 ranzukommen, obwohl ich alle Hebel in Bewegung gesetzt habe. Und die Berichte häufen sich ja. Jetzt habe ich gerade gelesen heute, dass Sony beziehungsweise Amazon sich an die geschädigten Kunden gewendet hat, die nämlich ihre PS5 von Paketzustellern geklaut bekommen haben. Ja, so sieht's aus. So gefragt ist die PlayStation 5, ja, dass die schon geklaut wird von den Paketzustellern. Okay, also das ist schon eine Riesengeschichte und die Berichte da drin im Internet sind herzerweichend und jetzt hat sich eben Amazon hier, naja, etwas einfallen lassen. Die setzen jetzt die Leute, die immer noch interessiert sind daran, von ihnen ein Paket zu bekommen, ganz oben auf die Liste und die haben jetzt auch natürlich hier Maßnahmen ergriffen. Ich hoffe ganz ehrlich, dass die Paketfahrer und Menschen, die bei solchen Versendern arbeiten und sowas machen, so Sachen klauen, Waren klauen, die ausgeliefert werden, dass die knallhart entlassen werden und hoffentlich nie mehr einen Job in dem Bereich irgendwo bekommen. Ja? Das ist das Allerletzte und das muss auch rechtlich natürlich Konsequenzen haben. Ganz klar, Anzeige ist das Minimum. Also da bin ich wirklich sehr, sehr ungehalten, wenn man da kein Vertrauen mehr haben kann. Aber das steht wieder auf dem anderen Blatt. Nur, wie gesagt, ich bin gar nicht davon betroffen, weil ich konnte ja gar keine bestellen. Und so ist es bis heute. Ja, und ihr seht, wo die Probleme liegen. Es werden Millionen von PlayStation 5 verkauft, ja, die nur ein einziges Ding erfüllen. Ja, zocken. Und nur zocken. So sieht's aus. Ja. Und das ist eben eine Tatsache. Und hier bei den mobilen Geräten, das sind eben hauptsächlich die Casual Gamer, die da eben mal ein Spielchen wagen auf dem Smartphone. So sieht's aus. Ja, also Mobile Gaming ist überbewertet und gleichzeitig sehr populär. Ja, überbewertet deswegen, weil es immer wieder heißt, ja, jetzt geht's los, das mit Mobile Gaming. Es ist doch schon längst da und es wird nicht mehr, es wird nicht viel mehr. Das würde bedeuten, dass mehr Leute ein Smartphone kaufen würden. Aber es haben ja schon fast alle ein Smartphone und fast jeder zockt auch irgendwas. Das war's. Ja, und wenn dann ein einzelnes Game vielleicht mehr Zulauf findet als andere, dann heißt es nicht, dass es mehr oder weniger Spieler gibt. Ja. Jeder Smartphone-Besitzer ist ein potenzieller Spieler. Und die allermeisten zocken auch hin und wieder mal ein Casual Game da drauf. Und das wird sich nicht ändern, so wird es bleiben. Und da sehe ich keinen Zuwachsmarkt. Der Markt müsste von einem Produkt überrannt werden, aber das ist gar nicht so einfach. Ja. Die meisten Games sind dieses Four-Same-Game. Ja, also das ist immer, wo man so vier Sachen da miteinander verbindet. Ja, vier, was weiß ich, gibt es ja alles Mögliche, ne? Süßigkeiten, Diamanten, was weiß ich, Köppe, ja, alles Mögliche. Hauptsache immer vier Stück zusammen oder mehr und dann, ne, verschwindet es und dann kommen wieder welche nach. So diese Art von Games sind zum Beispiel sehr beliebte Puzzle-Games. Ne? Ja, und auch perfekt geeignet für die Smartphones. Naja, gut, okay. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil mir das diese Woche ins Auge gefallen ist. Aua. Das Honor View 40 wird verschoben. Ja, es ist bekannt geworden durch Insider, ja, dass das erst im Januar 2021 starten wird. Normalerweise sollte es noch im Dezember starten. Nun ist ja Januar auch nicht mehr so weit hin. Ich denke, das Gerücht ist durchaus wahr, denn ich habe ehrlich gesagt schon im November mit dem Honor V40 gerechnet, aber ihr seht ja, was los ist mit Honor und Huawei. Das sind momentan mehr Fragezeichen als Antworten. Ja. Und von daher ist es sogar äußerst wahrscheinlich. Übrigens soll das Honor V40 ausschließlich mit MediaTek-Prozessoren ausgeliefert werden. Das scheint jetzt so gut wie sicher zu sein. Wurde jetzt der Codename bekannt gegeben. Der heißt York, ja, also wie New York, York. Und die Modellnummer YOKAN10. Ja? Und die werden ausschließlich mit MediaTek-Prozessoren arbeiten. Es wird keine Version geben, offenbar mit dem Kirin-Prozessor, so wie ich das auch schon gemutmaßt habe. Zuerst hieß es ja, also das kleine Modell wird mit MediaTek kommen, das große wird mit Kirin kommen, aber das scheint wohl eben nicht mehr der Fall zu sein. Ist für mich mehr als logisch, denn ich weiß nicht, wo Huawei und noch ist ja Honor, dieses Modell ist ja noch von Huawei quasi produziert, wo die überhaupt Kirin-Prozessoren herkriegen sollen noch. Das alles, was hier in der Mate-Reihe in der letzten verbaut wurde, ist das, was sie schon auf Lager gelegt haben. Und angeblich soll dieser Prozessor ja sogar noch beim P50 eingesetzt werden. Und da brauchen die auf jeden Fall noch Reserve. Ja? Die können das nicht in Honor-Geräte reinpacken. Und von daher gehe ich stark davon aus, dass diese Meldung da auch der Tatsache entspricht. Jedenfalls ist es auf jeden Fall bereits bestätigt, dass es Honor V40-Geräte mit MediaTek-Chipsatz geben wird. Aber mehr weiß man eben noch nicht. Ja, also das könnte vielleicht noch in der nächsten Zeit spannend werden. Aber hier gilt dann auch auf erste Benchmark-Tests mal zu schauen, wie sich dann der MediaTek-Prozessor schlägt. Und man weiß auch noch nicht 100%, welcher MediaTek-Chip das ist dann. Snapdragon, ja, 888, der neue Prozessor von Qualcomm. Der ist jetzt vorgestellt worden und eine lustige Sache ist, warum der Snapdragon 888 heißt. Eigentlich haben alle gedacht, dass der nächste Prozessor 875 heißt. Aber die 888 gilt in China als Glückszahl und Qualcomm hat tatsächlich wegen China diese Bezeichnung gewählt, ja, 888. Offenbar wollen die damit einen größeren Einstieg in den chinesischen Markt vorbereiten, die 5G-Technologie auch eben dort populär machen. Und ja, die Chinesen sind doch überwiegend abergläubisch und da kommt so eine Glückszahl dann eben sehr, sehr gut. ob das dann wirklich was bringt bei den Verkäufen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben schon Dutzende von Firmen den Einsatz von Qualcomm bestätigt. Da ist auch Xiaomi beispielsweise drunter. Ja, also viele, viele chinesische Firmen werden den Qualcomm-Prozessor benutzen, so wie das auch erwartet war. Das ist, weiß nicht, die Woche war voll gespickt mit Meldungen über den Snapdragon 888. Gefühlt jeder Hersteller, der gesagt hat, ja, wir bauen auch ein Handy mit Snapdragon 888, wurde in der Presse erwähnt. Ich meine, das zeigt mir auch, dass es momentan nicht viel Neues gibt, wo sich die Tech-News-Seiten darauf stürzen können. Ansonsten kann ich mir solche lapidaren News-Meldungen wie Hersteller XYZ, von dem noch niemand was gehört hat, setzt einen Qualcomm-Prozessor ein. Yay! Okay, was haben die gedacht, was die sonst einsetzen? Ein Intel? oder wie? Ne? Also, nee. Kann man sagen, ist kein Wunder, dass viele Firmen für ihre High-End-Geräte eben die Qualcomm 888 einsetzen wollen. Ja, so. Wie viel Leistung der haben wird im Vergleich, das wird man dann auch noch erst sehen. Die Ankündigungen haben sich überraschend zurückhaltend gezeigt. Hier eines kann man vielleicht schon sagen, das Design ist recht bemerkenswert. Es gibt einen Kern, ja, ihr habt richtig gehört, einen Kern, der mit 2,84 GHz läuft, ja, und das ist der neueste Cortex X1 Core, ja, dann 3x2,4 GHz, das ist der Cortex A78 und 4x1,8 GHz Cortex A55. Dieser zusätzliche eine Kern, der sehr hoch getaktet ist, ist schon bemerkenswert. Und auch in der Form würde ich mal sagen, bisher, soweit ich weiß, einzigartig. Man muss mal gucken, wie dann die Benchmarks ausfallen werden in der Realität bei ersten Geräten. Wo die verbaut werden, ob das viel ausmacht oder nicht. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall dürfte das die Single-Prozessor-Leistung doch deutlich anheben bei den Benchmarks. Mal sehen. Und gucken wir mal, wie sich das dann hier entwickelt bei den Geräten, die das dann nutzen. Wird noch ein bisschen dauern. Klar, 2021er Flaggschiff-Geräte werden das wahrscheinlich dann nutzen, aber das wird auch noch eine Zeit lang dauern, ja, also jetzt nicht gleich im Januar damit rechnen, wobei einige Firmen haben sehr gute, Connections, ja, zu Qualcomm. Von daher geht es so schnell wie nur irgend möglich, bis so ein Prozessor dann verwendet wird. Ja, und Huawei ist nicht auf der Liste drauf. Qualcomm probiert eine Genehmigung zu bekommen, aber die scheint im Moment aussichtslos zu sein. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Bisher dürfen die Prozessoren liefern, aber nur 4G-Technologie und keine 5G-Prozessoren. Und der Qualcomm 888 ist natürlich ein 5G-Prozessor. Oder Chipsatz. Gut. Dann haben wir noch was Interessantes. Und zwar die Veröffentlichungstabelle von Samsung für Android 11. Wow. Im Dezember bekommt schon das Galaxy S20, S20 Plus und S20 Ultra. Ja. Die One UI 3.0. Und zwar die Stable Version, also nichts Beta, sondern die richtig funktionierende Android 11 Version. Im Januar folgen dann das S10, S10 Plus, S10 Lite, das Galaxy Note 10, Note 10 Plus, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip und Z Fold 2. Also, ja, man sieht, auch das Galaxy Note wird, Note 10 wird hier noch bedient, was ja eigentlich auch ganz cool ist. Ja, dann gibt es hier noch eine weite Liste von weiteren Galaxy-Geräten. Die A-Reihe startet dann im März mit Updates und als letztes wird im September 2021 das Galaxy Tab A8 sein Update bekommen. Unglaublich. Also einige Gerätegenerationen müssen da noch eine ganze Zeit lang warten. Ja. Ich werde auf jeden Fall diese Liste hier verlinken. Dann könnt ihr auch mal schauen, was da oder wann euer Samsung das dann auch bekommt, dieses Android 11 Update. So, nächste Sache, Magic UI 4 Beta. Ja, das ist eine Beta-Version mit Android 11, ja, wenn wir schon bei Android 11 sind. Ja. Und zwar für das Honor 20, 20 Pro und V20. Bei uns heißt es ja View 20. Und mal sehen, wie das dann hier bei uns ausgeliefert wird und ob es ausgeliefert wird, das Update für das View 20. Ja. Jedenfalls ist die Beta-Version angekündigt. Und die bekommen diese Geräte, die bekommen diese Updates jetzt bereits schon. Also die Beta-Version wird jetzt bereits schon verteilt an die Geräte. Allerdings, wie gesagt, eine Beta-Version. Ich warte ja immer auf die Stable-Version. Und ja, ich weiß, viele Leute werden nicht verstehen. V20, klar ist das View 20 bei uns, im Rest der Welt ist es das V20, warum auch immer. Ich glaube, das hat was mit dem V zu tun. Da haben die sich das wohl nicht getraut. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen, warum. Naja, okay. Wie auch immer, es geht los mit Android 11 und hier bleibt es allerdings beim alten kein Harmony OS. Es bleibt so, wie es ist mit den Google Play Services. Ja, ich weiß nicht, wie die das geregelt haben, aber sie machen es. Ja? Und das heißt, man kann auch hier erwarten, Magic UI 4 mit Google Play Services Update für die Honor View 20 Geräte, sofern die denn eben für die View 20 in Europa auch ausgeliefert werden. Xiaomi bringt das Mi 11 und das Mi 11 Pro. Ja, das wissen wir alle. Und jetzt sind die technischen Daten weitestgehend durchgesickert. Ja. Und da ist was Interessantes. Also ich beschränke mich jetzt mal auf die Xiaomi Mi 11 Pro Daten. Ja. Und zwar klar größer, ne, als 6 Zoll Display. Da haben wir schon erwartet. Ja. Das, die genaue Größe weiß man noch nicht. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz wird das Ganze schon haben. 8 GB LPDDR5 RAM und 128 GB UFS 3.1 Storage als kleinste Version. Ja. Bei der Pro-Version wird dann eben auch 12 GB und 256 GB Speicher erwartet, dass ebenfalls so eine Konfiguration erscheint. Für das kleine Nicht-Pro wird es möglicherweise diese große Ausstattung nicht geben, aber da muss man warten. Das Gerät ist aufgelistet mit 48 Megapixel Kamera und einer 20 Megapixel 12 mm Linse sowie zwei 12 Megapixel Kameras. Ja. Damit hätten wir ein Quad-Cam, was die zwei 12-Megapixel-Kameralinsen machen, ist noch nicht bekannt. Dann 4500 mAh Akku und haltet euch fest, es soll tatsächlich ein 120 Watt Fast Charging möglich sein. Es wurde schon angekündigt, dass die 100 Watt Grenze durchbrochen wird 2021, aber gleich um so viel 120 Watt und immerhin noch 80 Watt Wireless Charging. Da brutzelt's aber in der Kiste. Mein lieber Schwan. Ja, die Preise sollen zwischen $810-840 liegen. Und damit sind wir beim unerfreulichen Teil. Das wird in Europa wohl dann an der Tausender-Grenze kratzen. Zwischen 900 und 1000 Euro wird es wohl liegen. Und von daher bin ich nicht sehr... Naja, sagen wir mal, angetan, bis ich weiß, was es auch letztendlich dann tatsächlich kostet. Weil in dieser Preiskategorie, muss ich sagen, wird es dann nur ein ganz normales Smartphone sein. Ja. Da gibt es jetzt keine besonders hervorstechenden Merkmale bis jetzt. Ja, mal gucken, ob vielleicht die noch ein heißes Eisen im Feuer haben für das Mi 11 Pro. Aber bisher, wenn ich mir das so angucke, ist es ja ein gutes Telefon, das es eben auch in dieser Ausstattung möglicherweise auch schon billiger geben wird. So sieht's aus. Also, nicht sehr begeistert seht ihr mich. Und auch da muss ich sagen, bei Xiaomi habe ich da auch das Gefühl, dass die sich auch auf denselben Pfad begeben, wie schon so viele vorher, die erfolgreich wurden. Jetzt wird die Preisschraube angezogen und die Innovationsschraube zurückgestellt. Ja, so sieht es für mich aus. Und das ist natürlich immer bedenklich. 900 bis 1000 Euro, habe ich schon gesagt, das werde ich nicht mehr ausgeben für ein Smartphone und schon gar nicht, wenn das nicht das verdammt beste Smartphone der Welt ist und mit diesen technischen Daten wird es nicht sein. Ganz einfach. Und ab dem Preis, ich sage mal, ab einem gewissen Preis ist mir das auch relativ egal, ja, weil es dann nicht mehr in Relation steht. Ich habe das schon mehrfach gesagt. Ein Gerät, das 1000 Euro kostet, ja... Solange das hier nicht die Küche sauber macht, Essen kocht und gleichzeitig noch, was weiß ich, hier das neue Jahrtausend einleitet, ja, genau, ihr habt es richtig gehört, 3000, ne? Ist mir das eigentlich wurscht, wenn das so viel kostet. So viel kann das also gar nicht machen, ist nicht möglich, als dass es das wert wäre. Okay, ich erwarte ganz einfach, dass Technologie auch erschwinglich ist, ansonsten ist die Technologie irrelevant. Und irgendwie scheinen das die Leute hier nicht mehr so ganz wahrzunehmen, die wo die produzieren, aber naja, andere werden kommen, die dann eben mehr Leistung bieten, zu weniger Geld. Ich gucke da sehr stark immer auf Ugitel momentan und Ulefone beispielsweise. Es gibt aber noch ein paar andere, auch Vivo, ja, die alle sind bereit, den Markt zu übernehmen, den die Großen verlassen, weil sie einfach größenwahnsinnig geworden sind. Ja. Ja, und dann sind zum Glück noch andere da. Und dann lache ich immer über die Leute, die sich so ein großes Teil, so ein teures Teil gekauft haben und ich versäge das Teil dann für die Hälfte vom Preis technisch gesehen. Ist auch okay, macht mir auch Spaß. Oppo Reno 5, ehrlich gesagt, das war eins der spannendsten Meldungen hier diese Woche, denn das Oppo Reno 5 bringt mal zumindest designmäßig was sehr Interessantes, Leuchtmaterial auf Smartphones zum ersten Mal. Ja. Ich weiß nicht genau, ob das nur eine Designspielerei ist, aber es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Das Ding im Dunkeln genial, muss ich sagen. Ja, ich bin sowieso gerade momentan total auf dem Leuchtfarbentrip, Ja, hab hier jede Menge Strontium-Aluminat rumliegen hier bei mir. Nee, das ist nichts Gefährliches. Das ist vollkommen ungiftig und auch nicht radioaktiv. Und ja, und das nutze ich hier mit Klarlack mischen und dann pinsel ich hier alles Mögliche an, damit es nachts leuchtet und so. Coole Sache. Ja, also ich stehe da drauf und jetzt gibt es anscheinend hier tatsächlich ein Oppo Reno 5, wo das Kameramodul hier mit diesem luminösen Material hier bearbeitet ist. Ob das sonst noch einen Sinn hat, ja, wird sich dann zeigen. Ich meine, dass es an der Kamera, an dem Kameramodul angebracht ist, suggeriert mir eigentlich, okay, wenn man jetzt zum Beispiel in düsterer Umgebung ein Foto macht, dann sieht man hier besser, wo man hingucken muss, ja, bevor dann der Blitz losgeht und einen blind macht. Aber ansonsten sieht es einfach nur cool aus. Und alleine wegen diesem Designmerkmal finde ich das sehr, sehr aufregend, das Gerät. Endlich mal ein bisschen was Neues. Es ist ja, wisst ihr, ich gebe mich ja schon mit so simplen Sachen zufrieden, weil das, was so rauskommt, das ist so langweilig, so zum Kotzen langweilig, ja, alles das gleiche, Mist, ja, man könnte meinen, und genau so ist es auch, die haben alle ihre so Schablone, dann ändern die so ein paar minimale Teile ab, ja, und das war's dann, ja, und wenigstens ist da dieses Reno 5, das angekündigte, schon mal wieder etwas erfrischender beispielsweise, wie gesagt, es ist pure Verzweiflung, dass man sich mit so wenig schon begeistert. Naja. Jedenfalls halte ich das Gerät mal im Auge und werde mal gucken, was das da für Leistungsdaten hat. Bisher ist noch nicht viel bekannt. Es soll angeblich drei Modelle geben. Das Oppo Reno 5, Reno 5 Pro und Reno 5 Pro Plus. Ja, jeweils mit einem 765er Snapdragon, einem MediaTek Dimensity 1000 und einem Qualcomm Snapdragon 865 ausgestattet. Ja, mir ist offenbar noch nicht bekannt. Ist spannend. Trotzdem. Ja, weil leuchtet im Dunkeln. Cool. Ihr seht, ja, die Begeisterungsschwelle ist schon ziemlich niedrig bei Smartphones momentan bei mir. Ne? Also, aber selbst die wird kaum erreicht von den allermeisten Anbietern. Wenn ich da neue Geräte sehe und dann drehe ich mich einfach weg und sage, oh Gott, nee. Es ist wirklich traurig. Interessant ist, was der Marcus Brownlee hier mit seinem Blind-Smartphone-Kameratest herausgefunden hat. Und er hat da Leute entscheiden lassen, total unwissenschaftlich, aber ja, die Leute entscheiden dann, ohne dass die Leute wissen, von wem Bilder sind, ja, weil ich sag's euch, das ist das, was ich immer sag, ne, wenn ihr einem Huawei-Fan sagt, okay, hier ist das Bild vom Huawei Mate 40 und hier ist das Bild, oder vom P40 und hier ist das Bild vom Google Pixel, ja, dann sagen die, ja, Huawei, das sieht das ganz klar besser. Und das Schlimme ist, man denkt, man macht es sich wirklich im Kopf besser dann, ja. Es ist dann besser für einen, weil das ist ja besser, schöner, das sind ja subjektive Gefühle, ja. Also das heißt, in dem Moment, wo ihr wisst, von wem das Bild kommt, habt ihr euch in Wirklichkeit schon entschieden, was besser ist oder nicht. Ja? Das ist es. Ja? Wie bei Matrix. Ja? Wenn der Neo fragt, ja, und soll ich mich jetzt entscheiden? Und du hast dich schon längst entschieden. Ja? Man muss es jetzt nur begreifen, dass man sich, für was man sich entschieden hat, aber man hat sich schon entschieden. So ist es. Und genau das macht eben bei so einem Blindtest, was die einzig seriöse wissenschaftliche Methode ist, obwohl das hier, wie gesagt, unwissenschaftlich ist, ja, weil es ist ja nur subjektiv. Aber nur so kann man eben richtige Ergebnisse bekommen. Die Leute haben also nicht gewusst, welches Foto von welchem Gerät ist. Und ich verlinke den Artikel, guckt euch das Video von Marcus Brownlee mal an. Das ist faszinierend, wie die etablierten Geräte, wo ihr immer gedacht habt, das sind die besten, wie die reihenweise weggekickt werden von den Menschen, wenn die nicht wissen, dass das von denen ist. Also nur eins, das iPhone 12 hat noch nicht mal die erste Runde überstanden. Und das Mate 40 ist auch nicht der Gewinner. Obwohl das ja laut DxOMark das mit Abstand beste Kamera-Smartphone der Welt ist. Es ist nicht der Sieger geworden. Aber mehr will ich nicht verraten. Guckt euch mal das an. Das Video ist sehr, sehr interessant und das öffnet einem auch die Augen dahingehend, dass wir uns vielleicht tatsächlich immer und immer wieder an Marken, an Erwartungen klammern, ja, und diese Erwartungen dann eben für uns Realität werden, ganz egal, wie eben die tatsächliche objektive Realität ist. Ja. Naja. Gut, dann komme ich zum nächsten. Das ist die Bilder, die durchgesickert sind vom S21, S21 Plus und S21 Ultra. Ja, muss sagen, immerhin, da kann ich mal endlich sagen, zumindest mal etwas Neues bei Samsung, sofern die Bilder sich dann natürlich auch als tatsächlich richtig erweisen. Ja. Denn Samsung macht zumindest mal so ein klein wenig eine Abkehr. Es sind quasi keine Bezels mehr vorhanden. Vor allem oben nicht. Das sieht wirklich aus, als ob das nur noch ein Display wäre. Es gibt eine Punch-Hole-Kamera in der Mitte und das ist einfach genial. Ja. Also mit diesem Design kommen die bei mir auf jeden Fall schon mal ganz weit nach vorne. Natürlich wird alles durch den Preis wieder kaputt gemacht werden, das ist so gut wie sicher. Ja. Aber immerhin, sie haben hier designmäßig ein heißes Eisen im Feuer, auch die Rückseite mit der Kamera, was man hier sehen kann, gefällt mir ganz gut. Abwarten, wie es wird und ob die Bilder dann natürlich hier sich als Wahrheit herausstellen. Ich werde auf jeden Fall das mal verlinken, dass ihr das mal sehen könnt. Und ja, also bezellose Phones, die nur noch aus Display bestehen, das ist ein absolutes Muss. Und dann würde ich mir mal wünschen, dass es eben nicht nur immer rechteckig ist. Ja, aber okay, ne? Verlangt einfach zu viel. Die Menschheit ist eben ja, in ihren rechteckigen Denken, ne, so verwurzelt offenbar. Ne. Was der Bauer nicht ist, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Ja. Tja. Die Redmi Watch, von der ich letzte Woche schon mit Begeisterung berichtet habe, weil sie ja für 43 Dollar ein absoluter Preiskracher ist, ja. Und wo ich ja gesagt habe, ist mir dann auch egal, ob die rechteckig ist. Ja. ist jetzt na, zumindest mal kurz hier unter die Lupe genommen worden mit ein paar Bilder. Und die machen zwar da draußen Hands-on, aber ehrlich gesagt, ja, Hands-on ist hier schon ein bisschen überstrapaziert, den Ausdruck. Aber trotzdem werde ich den Artikel mal verlinken, dann könnt ihr die sechs Bilder da mal durchklicken. Nein, die sechs Bilder, nicht die sechs Bilder, okay? Ja, keine, also macht euch keine falsche Hoffnung. Und die könnt ihr mal durchklicken und sehen, wie die so aussieht und ein paar Funktionen sind da gut erklärt. Unten unter den Bildern ist immer so ein Begleittext. Ja, die NFC-Funktion für bargeldlos zu bezahlen wird wohl nur in China funktionieren. Das habe ich ja aber auch schon vermutet. Ja. Und ansonsten ist es sehr interessant, was eben die Uhr hier bietet für nur $43. Ja, mal gucken, was die dann bei uns kostet. Aber ich bin da in Standby-Modus. Ja. Bei mir wird es halt daran liegen, wie gut die Herzfrequenzmessung ist und andere Fitnessfunktionen. Das ist bei mir natürlich ein wichtiger Aspekt, und die Benachrichtigung von eingehenden Mails und Line-Nachrichten ist natürlich auch wichtig. Und mehr würde ich von einer Smartwatch eigentlich nicht mehr, außer dass ich genug Watchfaces kriege, denn ich bin nie für immer mit einem Watchface zufrieden. Ja, deswegen kaufe ich mir auch sehr viele andere Uhren. So, dann sind wir eigentlich mit den Themen auch schon durch, ja. So sieht's aus, ja. Aber es gibt noch was. In der Community hat sich nichts getan. Ich gucke nochmal schnell rein, ob sich in der letzten Stunde vielleicht noch was getan hat. Das ist ruhig geworden in der Community, muss man sagen, weil ich weiß nicht genau warum. Aber ja, irgendwie. Ich finde auch momentan mich selbst immer wieder in der Situation, dass ich in Communities momentan gar nicht so aktiv bin. Ja. Weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil man zu oft daheim ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die Huawei Pedal Map App ist diesmal App der Woche geworden. So sieht's aus. Schlicht und ergreifend. In der Huawei App Gallery findet ihr die zum Download. Und was ist das? Paddle ist das neue Produkt von Huawei, wenn man so will. Es gibt ja schon die Paddle Search, was die Google Search ersetzt, ja, und die Google Suche, ne, und jetzt eben auch Google Maps wird ersetzt durch Huawei Paddle Map oder Paddle Maps. Faszinierend. Ich habe es sofort installiert und ich muss sagen, es ist nicht schlecht. Aber es hat momentan wirklich nur die Grundfunktion drin. Ein bisschen darüber hinaus, vielleicht, wenn man auf Restaurants klickt oder so, sieht man die Öffnungszeiten und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist momentan diese Paddle Maps App wirklich kostenlos, aber Basis. Ja, also, das heißt, hier ist jetzt nichts Weltbewegendes drin. Warum sie trotzdem App der Woche geworden ist, ist genau vielleicht deswegen so, weil diese App schnell ist, klein ist, unkompliziert ist, Navigation funktioniert perfekt, ja, in unseren Gefilden, sie ist in Huawei App Gallery für alle Geräte zugänglich, wendet sich natürlich hauptsächlich an Huawei-Nutzer, geht aber auch anders. Und man darf natürlich die Hoffnung haben, dass hier diese App auch noch erweitert wird. Und eine ganz interessante Funktion beim Navigieren ist, dass ihr einstellen könnt, dass ihr die Geschwindigkeiten angesagt bekommt auf dem Streckenabschnitt, ja, auf dem ihr euch befindet. Und das habe ich bei Google Maps schon oft vermisst. Ja, man kann es sich einblenden lassen, aber so ein Hinweis darauf, ja, wie viel man fahren darf, wie schnell man fahren darf, das finde ich ist sehr, sehr gut, wenn das so, wenn der auch gesprochen wird. Ja, und der wird ja auch gesprochen hier bei der Paddle Maps App und nicht einfach nur angezeigt oder gepiepst. Ja, das ist immer so schlimm. Warum piepst man etwas, wenn man ein Gerät hat, das mit einer Stimme sagen kann, was los ist? Ja, wenn ich bei jedem Piep, wenn alles nur mit Piep signalisiert würde, dann müsste ich bei jedem Piep müsste das ganze Auto durchsuchen. Ja, was hat denn hier gepiept? Ne? Was piept denn hier? Um erstmal festzustellen, was los ist. Ich weiß nicht, ob ihr so ganz modernes Auto kennt. Also da piept wegen allem. Ja, egal was ihr macht, ne? Rückwärtsgang einlegen, piepst. Ja. was weiß ich, ein Hund ist neben dem Auto, es piepst. Ja. Ihr fahrt rechts und es ist irgendwas piepst. Ja. Egal was ist, es piepst immer. Ja. Und von daher ist es eigentlich schon fast uninteressant, wenn es piepst. Und deswegen ist eine Ansage doch besser. Okay, genug gepiepst. Jedenfalls ist momentan dieser Map-Service in über 140 Ländern, ja, außerhalb Chinas möglich. Ich muss schon sagen, das ist beeindruckend. So still und heimisch, was, wo kriegen die das Kartenmaterial her? Ich gehe mal davon aus, dass das hier die Zusammenarbeit mit TomTom ist, was ja schon angekündigt wurde. TomTom hat auch schon eigene Apps bereits rausgebracht für oder in der Huawei App Gallery. Aber es geht ja auch um das Kartenmaterial, dass das verwendet wird für eine eigene Maps-App, die kostenlos angeboten wird. Und das hier kann nur so sein, dass dieses Kartenmaterial von dieser Firma zur Verfügung gestellt wird, denn es ist umfangreich. Hier sind eben auch die Daten drin, welche Geschwindigkeit man auf welcher Straße fahren darf. Und das ist selbst für Google Maps noch nicht ganz so verfügbar. Das geht, glaube ich, nur in der Beta-Version und auch nur für bestimmte Länder. Und das hier ist ja wirklich phänomenal, dass das hier schon geht. Ne? Leider, wie gesagt, ist es auch so, dass ihr eben hier tatsächlich nur die Grundfunktion habt, was Navigation betrifft, jetzt mal außer von dieser Geschwindigkeitswarnung abgesehen. Und da muss noch einiges integriert werden, auch von den Einstellungen her. Wäre durchaus noch eine Möglichkeit gut, dass man andere Stimmen einstellen kann oder ja, zum Beispiel auch das Level der Straßen, die angezeigt werden, vielleicht etwas verbessern kann. Ich weiß nicht, ob das die Lizenz, wo Huawei jetzt hat, die Huawei gekauft hat, das hergibt, aber also Wanderwege sind da keine drin. Von daher kann ich das auch nur nutzen für zu navigieren im Auto. Ansonsten brauche ich eine Karte, die eben auch Wanderwege drin hat. Google hat die früher mal drin gehabt und die sind immer weiter sukzessive rausgenommen worden und jetzt muss man sehr weit reinzoomen, damit man überhaupt noch große Wanderwege sieht. Ja. Klar, es ist nicht so verwirrend für normale Nutzer, aber es ist trotzdem also eine komische Sache. Hier sind noch nicht mal befahrbare Waldwege drin. Ja. Das ist zu wenig. Also da müsste man etwas mehr Details einstellen können, meiner Meinung nach. Gut, ich hab andere Apps dafür, OSMN beispielsweise, aber trotzdem, das wäre schon nicht schlecht. Ja, also super, gefällt mir jedenfalls diese Navigations- und Map-App. Was auch noch dringend gebraucht wird, ist eine Satellitenansicht, die ist ebenfalls nicht integriert momentan. Aber wie gesagt, abwarten, da wird noch einiges kommen, denke ich. Und was die jetzt hier schon auf die Beine gestellt haben innerhalb der kurzen Zeit, da hat Google zig Jahre dafür gebraucht und das haben die hier quasi aus dem Boden gestampft und das ist sehr, sehr beeindruckend, wie die das gemacht haben und für die Zeit, die diese App auf dem Markt ist, muss ich sagen, nämlich schon ein paar Wochen, ist das hier phänomenal gut. Deswegen App der Woche, Paddle Maps in der Huawei App Gallery, kostenlos zum Herunterladen und Nutzen. Kostenlos, genau. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die findet ihr in eurem Podcast-Player. Irgendwo, ne? Müsst ihr die runterklappen und schon seht ihr diese Links? Genau, da sind nämlich noch mehr Links drin. Einige zu den behandelten Themen, die Android-Update-Liste für Samsung beispielsweise, ja, und einiges andere noch, damit ihr auch dort informiert seid und euch die technischen Daten auch selbst mal angucken könnt. Ihr wisst ja, ne? Wenn man so das so gesagt bekommt, ist nicht ganz so optimal, wie wenn es tabellarisch irgendwo aufgelistet ist. Macht es mehr Spaß bei technischen Daten. Ja. Ja, so ein Breaking Sheet hat man dann. Ja.